So wird gegenwärtig die Auflegung von Zwangshypotheken auf alle Grundstücke in der ganzen Judenpresse als Staatsnotwendigkeit zur Rettung des Reiches bezeichnet. In Wirklichkeit kann dieses Mittel das Reich ebenso wenig retten wie der frühere Schwindel. Es soll dasselbe nur der Grundbesitz in die Hände des Judentums gebracht werden. Der Jude Northcliffe Stern aus Hessen besitzt allein 150 Zeitungen, Mosse Berlin etliche 40 und so weiter. Sie machen die öffentliche Meinung ganz nach den Belangen des Weltjudentums. Sogar in der Arbeiterschaft ist schon lange der Verdacht erwacht, dass ihre Führer sich abschmieren lassen. Der arme Proletarier Hoffmann in Berlin ist glücklicher Villenbesitzer und konnte sich Waren im Wert von 100.000 Mark stehlen lassen. Überall sind die Rothschilds, die Israeliten, die Herren der Finanzlage und die Inhaber der gangbaren Wertpapiere. Ohne deren unmittelbaren Einfluss kann keine Finanzoperation, keine Unternehmung von Bedeutung durchgeführt werden. Wir sind die Herren der Börsen auf allen Plätzen. Wir müssen danach trachten, die Verschuldung der Staaten immer mehr zu vergrößern. Wir müssen den Ländern Kapitalien borgen und dafür die Ausbeutung ihrer Eisenbahnen, Bergwerke, Wälder, Hüttenwerke und Fabriken, ja selbst ihrer Steuern als Unterpfand nehmen. Die Aufnahme von Anleihen hängt ganz von den jüdischen Großbanken ab, da der Staat törichterweise die Banken nicht verstaatlicht und den Geldumlauf der jüdischen Reichsbank überlässt. Die Schuldenvermehrung geschah durch die Kriegsanleihen, Kommunistenaufstände, den Schandfrieden von Versailles und durch die fortgesetzte verbrecherische Vermehrung des Notenumlaufes, wodurch uns das Geld milliardenweise aus der Tasche gestohlen wird. Schon streckt das jüdische Großkapital seine Hand nach den Reichseisenbahnen aus. Ein Beweis, wie das Volk von jüdischen Agitatoren und abgeschmierten Helfershelfern Judas betrogen wird. C. Unsere Mittel zur Erreichung der Weltherrschaft. Unsere Hilfstruppen sollen die großen Massen, insbesondere die Arbeiter, werden. Wir wollen sie mit den Schlagworten betören: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, wenn wir auch wissen, dass es in der Natur keine Freiheit und keine Gleichheit geben kann. Die Volksmasse ist eine blinde Gewalt. Die von ihr gewählten Emporkömmlinge sind ebenso blind wie die Masse selbst und werden nichts von der Staatskunst verstehen. Sie werden regieren, wie wir wollen. Wir erscheinen gewissermaßen den Arbeitern als Retter aus der Knechtschaft und schlagen ihnen vor, in die Reihen unseres Heeres von Sozialisten, Anarchisten und Kommunisten einzutreten. Diese Richtungen und Parteien unterstützen wir grundsätzlich und täuschen der Arbeiterschaft einen allgemeinen Gesellschaftsdienst im brüderlichen Sinne vor, als Kommunismus. Seite 78. Unsere Hauptstützen sind die von uns beherrschten Freimaurerlogen. Sie müssen unter Feldgeschrei Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit verbreiten, den vaterländischen Gedanken zerstören und den internationalen fördern. Es versteht sich von selbst, dass wir Juden allein die Tätigkeit der Freimaurerlogen leiten. Wir allein kennen den Endzweck der Logen und ihre Mitglieder und wissen, welchem Ziele sich zusteuern. Wir sehen in den Logen ein Hauptmittel zur Verbreitung unserer Lehren und zur Verwirklichung unserer Ziele. Wir müssen sie daher möglichst vermehren und ihnen alle Persönlichkeiten zuführen, die in der Öffentlichkeit eine hervorragende Rolle spielen oder spielen können. Tatsächlich sind die Hochgrade der Freimaurer lauter Juden. Freimaurer waren zum Beispiel König Eduard von England, Bethmann Hollweg und sind Wilson, Harding, die französischen und englischen Minister, ein Teil der deutschen Reichsminister und Reichstagsabgeordneten. Die Nichtjuden haben keine Ahnung von diesen Dingen. Sie merken nicht, dass der Gedanke zur Tat nicht von ihnen selbst stammt, sondern auf unsere Einflüsterungen zurückzuführen ist. Wir haben den Nichtjuden vorgemacht, dass die einzelnen Persönlichkeiten aufgehen müssen im Begriffe der Gesamtheit, im sogenannten Kommunismus. Wir werden auch wissen, dass der Gedanke der alleinigen Gleichmacherei gegen das oberste Gesetz der Natur verstößt. Widerspruch gegen unsere Anordnungen innerhalb der Freimaurerlogen werden mit dem Tode bestraft. In den Freimaurerlogen vollziehen wir die Strafe in einer Weise, dass niemand außer den Glaubensbrüdern, also den Juden, den geringsten Verdacht schöpfen kann, nicht einmal die Todesopfer selber. Sie alle sterben, wenn es nötig wird, scheinbar eines natürlichen Todes. Die Seiten 90 und 92, 110 bis 114. Siehe November 1918, siehe die Geschichte des freimaurerischen Illuminatenordens Alward Mehr Licht, siehe die Ermordung Schillers und Mozarts und anderer durch den Illuminatenorden bei Alward Mehr Licht. D. Gewinnung der großen Volksmassen für unsere Zwecke. Wir müssen die Massen entsittlichen, die bestehenden Begriffe über Ehre, Tugend und Offenheit des Charakters ändern. Wir müssen die christliche Ehe zerstören. Wir müssen auch den Gottesglauben zerstören und jeden Gedanken an Gott und an den Heiligen Geist aus den Seelen der Nichtjuden herausreißen und ihn durch körperliche Bedürfnisse, durch Genusssucht ersetzen. Seite 82. Damit die nichtjüdische Gesellschaft zersetzt und aufgelöst wird, muss sie zum Spiel verleitet werden. Seite 82. Um dem Volke die wahren Zusammenhänge endgültig zu verbergen und uns vor Entdeckung zu schützen, lenken wir es durch allerlei Vergnügungen, Spiele, Leidenschaften und öffentliche Häuser ab. In unserer Presse werden Preisaufgaben auf den verschiedensten Gebieten der Kunst und des Sportes erscheinen. Das wird die Gedanken der Massen endgültig von den wichtigen Staatsfragen ablenken. Haben die Menschen allmählich immer mehr die Fähigkeit zum selbstständigen Denken verloren, so werden sie uns alles nachsprechen. Seite 108. Wir werden die Arbeiter veranlassen, erhöhte Lohnforderungen zu stellen, die Bewilligung wird ihnen aber keinen Vorteil bringen, da wir gleichzeitig die Preise der wichtigsten Nahrungsmittel und sonstigen Gegenstände des täglichen Bedarfes verteuern werden. Seite 88. Dabei werden wir die Nichtjuden zu einem großen Aufwande verleiten, der schließlich in ein üppiges Leben ausartet, dem unbedenklich alles geopfert wird. Seite 88. Wir gewöhnen die Arbeiter an Gesetzlosigkeit und Trunksucht. Wir müssen den Getreidehandel mit Beschlag belegen. Dadurch werden wir zu Ausspendern, Besitzern des Getreides. Wir müssen dafür sorgen, dass es neben uns in allen Staaten nur mehr Besitzlose gibt. Sind alle Nichtjuden arme Teufel, dann werden sie sich vor uns beugen, um nur ihr Leben fristen zu können. Seite 88. Durch Hunger und Seuchen werden wir die Massen zermürben, dass sie sich unserer Herrschaft beugen. Durch Theater, Kino, Schundliteratur, Presse, Renn-, Wett- und Börsenspiel, seit 1919 eine auffällige Begünstigung des Sports unter dem Vorgeben körperliche Ertüchtigung des Volkes. Das bestätigen die Erfahrungen der Arbeiter und Angestellter seit 1919. Siehe die merkwürdige Zunahme der Genusssucht seit 1918. Diesen Zielen des Judentums nähern wir uns mit Riesenschritten. Das Ziel ist in Russland bereits erreicht.